Herr Nützig. Oh Gott, Frau Meier. Ich bedanke mich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben, dieses Gespräch zu führen. Ich möchte heute ein bisschen über Sie erfahren. Ich werde mich erstmal zurücklehnen und Sie können frei erzählen. Und vielleicht werde ich hier und da mal unterbrechen, aber fühlen Sie sich ganz frei. Wir werden das Ganze aufzeichnen, aber keine Sorge, das wird nicht veröffentlicht. Ja, es ist ein sicherer Raum. Sie können sagen, was Sie wollen. Und meine Frage an Sie ist... Darf ich kurz vorher noch eine Zwischenfrage stellen? Natürlich, immer. Wenn das hier eine Therapiesitzung ist, warum darf ich nicht auf dem Sofa liegen? Das ist eine gute Frage. Wenn Sie auf dem Sofa liegen möchten, setzen Sie sich gerne aufs Sofa, machen Sie es sich gemütlich. Aber ist das dann nicht mit Ihrer Aufnahme für private Studien problematisch? Das stimmt, ja. Also es wäre schon, ja, leichter, würden Sie einfach sich auf diesem Stuhl bequem machen. Du kennst die Stühle, die sind nicht sonderlich bequem. Das sind sie auch nicht. Ja, ja, wie geht's denn jetzt? Ich weiß nicht, du bist ja anscheinend die Therapeutin und führst hier das Gespräch. Ja. Das war nur eine Übung. Ich hatte heute ein Seminar zum Thema Interview, narrative Interviews leiten. Ah, okay. Das war interessant. Das Witzigste war, dass ich gelernt habe, wenn man Leuten eine Frage stellt und die nicht sofort antworten oder einfach aufhören zu reden, soll man einfach innerlich bis 10 zählen. Wieso? Um das Schweigen auszuhalten. Aber ist das nicht gerade bei Interviews eine richtig dumme Idee? Na, es geht so um so Interviews, wo man viel über den anderen erfahren möchte, so persönliche Sachen und man möchte selber sich zurücknehmen und möchte über zum Beispiel ja Probleme reden, Krankheiten, was auch immer. Und dann? Das funktioniert. Das funktioniert nicht sonderlich gut. Das waren gerade 10 Sekunden übrigens. Ja, aber du hast ja noch 4 erst bei Sekunde 4 aufgehört zu reden. Ja, es ist wirklich so. Das ist ein richtig beschissener Start in deinen Podcast. Warum? Warst du dich nicht eingeladen gefühlt, jetzt loszuerzählen? Nein. Das ist eher beklemmender. Oh, ja, schon, ne? Ich nehme erstmal, glaube ich, ein Stück Bier, das ist klüger. Prost. Das ist auch eine richtig dumme Idee. Wir können nicht gleichzeitig trinken, Mieke. Das funktioniert so nicht. Dann musst du trinken und innerlich bis 10 zählen. Dann, nee, warte, du trinkst jetzt und ich muss in der Zeit, glaube ich, was sagen oder so. Das wäre, glaube ich, klüger. Dann nutze ich die Zeit mal und mache mal eine vernünftige Einleitung und sage herzlich willkommen zum Campus Radio Indie Welle Podcast, Folge 5. Ja. Folge 5. Wir werden immer besser, weil wir können unsere Folgen benennen. Na, weiß ich nicht. Wie hieß die letzte Folge? Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es in der letzten Folge ging. Wir haben viel über Comedy geredet. Das stimmt. Unsere Top-Podcasts. Ja. Ich habe mich hart darüber beschwert, wie beschissen Sky Ticket ist. Stimmt. Game of Thrones? Ist dieses mein Thema? Wir können über Game of Thrones reden, aber... Ich kann halt nicht so viel darüber reden. Richtig, das macht es schwieriger. Aber tatsächlich ist ein mit Game of Thrones sehr verwandtes Thema. Und zwar... Was war das eigentlich bitte für ein krasses Wochenende für die Unterhaltungsindustrie? Ich hätte mal gerne Zahlen dazu. Welches Wochenende genau? Jetzt letztes. Ach Weil so. Zum einen Avengers in hier Endgame kam raus. Zum anderen die neue Game of Thrones Folge, die ja eine höchst brisante ist. Ja. Du darfst ja nicht spoilern wahrscheinlich. Ja, deswegen habe ich auch so mit Worten gerungen. Das jetzt hätte ich gerne Zahlen dazu mal irgendwie von der Unterhaltungsindustrie. Wie viele Leute was geguckt haben? Ja, und vor allen Dingen, wie viel Kohle die damit gemacht haben, bitte. Das kann ja nur sehr, sehr viel sein. Aber die Zahlen für Endgame sind, glaube ich, noch nicht raus. Obwohl, jetzt ist der genau eine Woche draußen. Eigentlich müssten wir ja Einspielergebnisse kriegen jetzt. Ist das nicht so, dass in den ersten 2 Spielwochen... In der ersten Woche, die erste Woche zählt doch immer, oder? Ich weiß es nicht. Da heißt es doch dann immer, ja, der und der Film so krass, weil der hat in der ersten Woche gleich das und das eingespielt. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall spielen die in der Woche, glaube ich, auch mehr ein, als sie in den Jahren, Monaten, Wochen danach. Glaube ich auch. Bringen, kann, ne? Kann gut sein, kann gut sein. Hast du eine von den beiden, ah ja gut, Game of Thrones ja wahrscheinlich nicht. Nein. Hast du Endgame geguckt? Nein, was ist das? Keine Ahnung. Avengers, dieses große Ende von Avengers, egal. Marvel, Krams. Ja, das ist nicht so meins. Auch nicht. Also ich habe am Wochenende... Muss ich das auch auf die Liste schreiben? Ja, musst du, die Liste wird länger. Wir werden später noch erfahren, um welche Liste es sich hier handelt. Ja, das ist eine fantastische Liste. Ich weiß nicht so genau. Oh, doch. Ich werde sie nicht komplett durcharbeiten. Ich glaube, das ist was für mehrere Podcasts. Ja, ich denke auch. Ach komm, dann fangen wir gleich mit der Liste ja, an, dann wie wir jetzt schon gerade jetzt bei Filmen sind. Und zwar, es ist ja auch schon letzte Folge passiert, dass ich erschreckend feststellen musste, dass Mieke gewisse Filme nicht gesehen hat. Und das hat mich dazu veranlasst, eine Liste zu schreiben, die den tollen Titel trägt, Filme, von denen ich glaube, dass Mieke sie noch nie gesehen hat, sie aber unbedingt sehen muss. Weil es Bildung, Allgemeinbildung. Weil wichtig, genau. Okay. So, ich würde mal frei nach der Liste ein paar Dinge abfragen. Also die ersten fünf weiß ich, dass du sie nicht gesehen hast. Okay. Das sind nämlich einmal die Back to the Future Reihe. Jupp. Hast du nicht gesehen. Es gibt eine fantastische 80s-Sendung übrigens von mir und Mieke oh, in ja. der Mediathek. In der Philipp die ganze Zeit redet und ich immer daneben stehe, kenne ich wirklich? Nicht, was? Das ist aus den 80ern? Richtig, das war Fauxpas Nummer 1 von dir. Fauxpas Nummer 2 passierte letztes Mal im Podcast und zwar hast du das Leben des Brian und die Ritter der Kokosnuss ja noch nie gesehen. Ey, das Leben, na klar habe ich die gesehen. Du meintest, du hast Monty Python nie gesehen. Ich habe das Leben des Brian auf jeden Fall geguckt und Ritter der Kokosnuss ist das, wo der Dude ohne Beine und ohne Arme so im Wald kämpft und sagt so, das ist nur eine Fleischwunde. Ja, ne? Schon. Ja, siehst du, kenne ich nämlich. Ein großes Monster, okay, ja, gut. Ja, also man müsste sich mal wieder auffrischen. Vielleicht. Gut. Dann, Fauxpas Nummer 3 passierte gestern Abend, als wir nach unserer Redaktionssitzung in unsere Stammkneipe der Wahl gegangen sind. Und in der ist es so üblich, dass Cocktails nach Serien oder Filmen benannt sind. Und so heißt der White Russian, da natürlich The Big Lebowski. Natürlich. Viele Menschen verstehen diesen Gag. Mieke hat ihn leider nicht verstanden. Hä, aber alle Cocktails da haben, heißt Dark, ist dann nach der Serie oder was? Nach der Serie Dark, ja, trinken zum warum? Beispiel. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich glaube, Bier trinken während Aufnehmen ist nicht mega smart. Ich weiß es nicht, bisher komme ich noch ganz gut damit klar. Ich überhaupt nicht, ich stoße die ganze Zeit auf. Okay, ja, ja, wurde mir witzigerweise seit gestern Abend jetzt schon bei Netflix vorgedingst. Ja, Netflix weiß, was gut für dich ist. Scheinbar. Hm. Wir sollten uns mal an, also ich glaube, die müssen uns mal sponsern. Netflix? Ja, wir reden fast immer nur über Netflix. Das oder stimmt. Andere Podcasts. Wir dürfen aber, ach doch, wir dürfen Werbung machen oder so. Ja, na, also, ja. Ja. Die Frage ist, also, wir machen halt, also offiziell, wir kriegen ja kein Geld dafür. Also geben wir im Endeffekt eher Tipps. Aber würde müssen jetzt aber Netflix... Jetzt, müssen jetzt trotzdem ja jetzt nochmal ein bisschen lustigen Datenschutz und DSGVO-Krams und Influencer-Gehabe, weil das ja alles gerade so ein bisschen in der Schwebe ist, müssten wir nach einer letzten Rechtsprechung, kann sein, dass sich es auch wieder geändert hat, tatsächlich trotzdem jede Markennennung als Werbung kennzeichnen. Obwohl wir nichts bekommen? Weil es ja trotzdem eine Markennennung ist und dadurch Werbung sein könnte nach einem Urteil irgendeines Oberlandesgerichts. Die haben nämlich irgendeine komische Instagrammerin, die auch nicht sonderlich groß war, verknackt, weil sie in ihren Bildern immer ihre Klamotten, also die Leute vertaggt hat, die ihre Klamotten, dessen Klamotten die halt anhatte. Ja. Und hat aber eigentlich gar kein Geld dafür bekommen, sondern war halt hauptsächlich eher dafür, dass sie halt ansonsten immer zugespammt wurde von Leuten, die gefragt haben, oh, wo hast du die Schuhe her? Oh Gott, dieses Instagram-Leben. Ne? Ich kenne ja Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin zum Beispiel, die jetzt, ich weiß nicht, die haben sich wahrscheinlich erstmal 1000 Follower gekauft und dann angefangen, da ihre Scheiße zu machen und es ist so unangenehm anzugucken. Das, weißt du, hört sich jetzt schon unangenehm an. Es ist ja, also irgendwelche Influencer mit vielen Followern, so, die das dann auch interessiert, für die ist das ja, also das ist ja schon irgendwie unangenehm anzuschauen meistens, finde ich persönlich. Wenn das nur so um Mode und ich koche mein HelloFresh und bla bla bla ist, so. Aber wenn das dann auch noch Leute sind, die du persönlich kennst und die auch so, da gucken vielleicht deren 5 beste Freundinnen gucken sich das an. Und das ist so peinlich. Ja, dann ist das echt peinlich. Unangenehm, ja. Ich weiß nicht, ich habe nicht so wirklich, ich habe keine Freunde, die so einen Scheiß machen, deswegen. Nee. Oh, es sind auch nicht meine Freunde, aber. Ich lebe ja auch den Lifestyle des Social Media Eremitismus. Nee, was mache ich? Nee, ja. der Social Media Enthaltsamkeit in etwa, mehr was? Oder weniger. Was? Naja, also ich mache halt nichts auf Social Media. Nein, du guckst. Ja, ich gucke, aber mehr mache ich. Also ich poste ja nichts, ich retweete nichts. Ich habe bei Twitter angefangen, Sachen zu liken. Ja, und zu pöbeln mit dem Radio. Ja, das ist ja beruflich. Es geht erstmal um mich als Privatperson. Weißt du, hier. Ich bin der Boss jetzt über all das, ne? Ja, das stimmt. Ich kann das jetzt alles, obwohl eigentlich bist du immer noch der größere Boss. Wollen wir die Hierarchie nochmal ausdiskutieren? Ja, jetzt habe ich deine Liste unterbrochen. Ja, ich hätte zum Beispiel auch noch drauf Pulp Fiction. Das sagt mir auch was, ne? Oh Gott, das sagt dir was. Was ist das denn? Das ist doch... Wichtig. Das ist doch so ein Klischee-Ding. Ja, aber das muss man geguckt haben. Ja, okay. Was ist das? Die Anfänge von Samuel L. Jackson. Kenn ich. Ja, das war mir klar. Der Royal mit Käse. Nicht? Nein. Gar nicht? So? Es gibt... Also, wenn du... viele dieser Filme... wirst du verstehen, weil es daraus bestehen 300.000 Memes. Und ich habe irgendwie so die Angst, du verstehst diese Memes einfach gar nicht, weil du die Filme nie gesehen hast. Das kann sein. So, ja, zum Beispiel, es gibt ja dieses von dem Typen mit der Waffe, Am I the only one here. Weißt du? Nee. Das ist zum Beispiel aus The Big Lebowski. Machen wir weiter. Ich habe noch einige mehr. Oh Mann, das ist voll so ein Shaming, Mieke-Shaming hier. Okay, dann machen wir noch eine große Sache und dann hören wir auf für diese Woche. Ich habe das unter quasi alles von Bud Spencer und Terence Hill zusammengefasst. Die Namen habe ich schon mal gehört. Ja. Ich möchte den Podcast an dieser Stelle, glaube ich, abbrechen. Du musst immer bedenken, dass du viel älter bist als ich. So viel älter bin ich nicht. Ich kenne dafür Sachen, nicht. Die du nicht kennst. Was kennst du denn? Findet Nemo. Das habe ich eben. Ach komm, du bleib mal ruhig. Warst du da nicht schon zu alt für? Nein, da war ich. Wann kam Findet Nemo? 2003? Ja, da warst du doch schon hier 13 oder so. 10. Das ist, also 10 ist noch Findet Nemo, also wir sind gerade auch spekulativ mit Zahlen, aber 10 ist ja wohl noch Findet Nemo, Alter. Ja, wahrscheinlich kennst du alles. Nee, das auch nicht. Aber kennst du das Institut für Tierzucht und Tierhaltung auf diesem Campus? Meinst du das, was immer noch da zwischen dem Fitz und... Es ist in so einem kleinen Container. Es hatte mal ein Haus. Oh, es ist jetzt in einem Container und ich habe es gerade eben zum ersten Mal gesehen, weil ich zweimal hierher gelaufen bin. Eventuell haben gewisse Menschen, gesagt, sie sind um halb hier und haben dann den Bus verpasst und waren dann vielleicht erst eine gute halbe Stunde später hier. Und haben das auch um halb mitgeteilt. Nein, es war nicht richtig abgesprochen. Aber das führte dazu, dass ich dann hier war und wieder zurückgegangen bin und stattdessen habe ich die Vögel geduscht. Ja. Wollen wir zum Vogel-Update kommen, oder? Wenn du schon beim Thema bist. Ich würde sagen, wir packen die Liste mal für diese Woche weg. Die wird uns noch locker 10 Folgen unterhalten. So ja, lange, und soll ich mal bis zum nächsten Mal irgendeinen von diesen Filmen gucken? Ja. Okay, dann gebe ich dir Hausaufgaben. Hausaufgaben und zwar, Pulp Fiction und The Big Lebowski auf jeden Fall. Zwei gleich? Das sind zwei Filme. Okay, aber ich muss gleich noch Grand Budapest Hotel gucken. Ja, okay. Also du hast jetzt ja auch 2 Wochen dafür Zeit fast. Wahrscheinlich. Ich kann nicht so lange, also Filme sind... 2 Wochen. Ja, aber man kann sich doch nicht so lange konzentrieren. Du sollst dich auch nicht 2 Wochen durchgängig konzentrieren, sondern einmal in diesen 2 Wochen 2 Stunden. Ja, okay, ich schaff's. Ich mach das. Meinetwegen 2x1 Stunde. Aber dann vielleicht mitschreiben, was passiert ist bisher oder so. Soll ich dir dann nächstes Mal so eine Inhaltszusammenfassung geben oder so? Ich mache einen Test. Oh, bitte. Soll ich einen Test, also so einen kleinen Inhaltstest machen? Unbedingt. Okay, dann mache ich einen Test. Heißt das unbedingt oder unbedingt? Unbedingt. Mit N? Mit N. Wie nützig. Oder nicht M, wie Meier. Ja, genau. Oh Mann, ich glaube, es gibt richtig viele Wörter, die ich so halbwegs falsch ausspreche. Genau wie... Regisseur. Baden-Württemberg. Ja, oh, das ist auch schwer, stimmt. Ja. Was hatte ich jetzt noch letztens? Mir ist letztens aufgefallen, ich brauche... viel zu lange eigentlich, um das Wort vielleicht zu schreiben, weil ich jedes Mal beim Überlegen bin, mit IE, mit Doppel-L. Was? Ich brauche viel zu lange. Das passiert jedes Mal, wenn Wort. Ich deinen Namen schreiben möchte. Ja, aber das ist ja nur komm. Ja. Also das ist ja Standard. Aber bei vielleicht, das ist echt böse, das ist grenzwertig. Ich brauche viel zu lange für dieses Wort. Was? Aber andere Menschen haben, habe ich festgestellt, das Problem mit Interesse. Interesse? Interesse zu schreiben. Interesse. Man muss halt noch ein E einfügen, was man nicht wirklich mitspricht. Ein I? Ein E. Ein E. Interesse. Und nicht Interesse. Oder ist das falsch? Interesse. So habe ich es mir immer gemerkt. Interesse. Ja. Weil ich hatte Latein. Ja, ich auch. Ja. Und ja. Deswegen macht Interesse natürlich Sinn, weil Esse heißt sein und Inter heißt hinein. Hinein sein. Hinein sein. Und deswegen ergibt das total Sinn mit Interesse, oder? Ja, das ergibt sehr viel in Sinn. Mein Handy hat vibriert. Ich mach's mal auf lautlos. Ja, oder vielleicht Flugmodus, weil sonst macht das hier so. Ja, vielleicht. Okay, dann machen wir doch Flugmodus. Na gut. Mann. So, Mieke, was hatten wir noch für Themen? Wir waren beide sehr weit unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja, ich war in Dänemark. Ja, du hast eine Womotu gemacht. Womotu, schön Rapsblüte, schön durch die Rapsfelder gelaufen. Fotos gemacht in Rapsfeldern. Ab jetzt bist du allergisch. Nein. Nee? Aber Raps stinkt wirklich wie Hölle. Ja. Und es klebt wie Sau. Oh. Lass es niemals auf. Wir haben so ein wunderschönes kaufen. Foto gemacht, wie ich so mit meiner schönen gelb-grünen Jacke in einem gelb-grünen Rapsfeld stand und ich habe so an so einem Raps-Ding gerochen. Innerlich musste ich brechen fast. Und dann hatte ich die ganze Zeit so eine gelbe Nase. weil ich zu nah an die Blume gegangen bin. Ja. Sehr gut. Ich war in vielen Orten. Ich war in Aachen. Mit Doppel-A. Mit Doppel-A. Wer ist eigentlich auf diese Idee gekommen? Also warum das Doppel-A? Aachen? Aachen. Ich weiß es nicht. Es ist auch, also da ist eine Schokoladenfabrik. Also ich habe meinen ehemaligen Mitbewohner besucht und der wohnt einfach mal 200 Meter neben einer Schokoladenfabrik. Riecht das da nach Schokolade? Ja, teilweise, manchmal. Nice. Also ich war halt an einem Samstag da, deswegen wahrscheinlich eher weniger Schokolade. Aber er meinte, man riecht es ab und zu mal. Aber es war halt auch das Wochenende vor Ostern zum Beispiel. Oder wurden bestimmt ganz viele Ostereier produziert. Ja, und dann geht man da in den Werksverkauf und es stehen einfach nur sehr, sehr viele Schokohasen da rum. Oh, cool. Mhm. Wie das Schokoladenmuseum in Köln zum Beispiel auch. Das ist auch sehr nice. Da war ich noch nie drin. Aber ich bin dran vorbeigefahren. Weil du musst ja zwangsweise über Köln. Ich habe eine richtig schöne Tour durch den Ruhrpott gemacht. Ich habe jede Stadt damit genommen. Aachen und Köln ist ganz schön nah beieinander auch, ne? Ist es, ja. Stunde fährst du vielleicht maximal. Warst du nicht zum vielleicht beim Klinikum Aachen? Nein. Oder hast du das aus der Ferne gesehen? Vielleicht. Das ist das hässlichste Gebäude, was du dir vorstellen kannst. Okay. Irgendjemand dachte so, ja, Krankenhäuser, so, die sehen immer so steril aus und so halt so wie so saubere Häuser. Lass mal das alles anders machen. Und das aussieht wie so eine dreckige U-Bahn-Station. Und alle Rohre und alles, was sonst so richtig schön verputzt ist, das machen wir alles nach draußen. Ja, ist doch ein nettes Konzept. Ja, aber das sieht wirklich scheußlich da aus. Also du hast halt in keiner Situation das Gefühl, du bist in einem Krankenhaus, aber du bist halt in so einer alten, dreckigen, grünen Fabrik. Aber sieht es denn von innen wenigstens dann schön aus? Oh nein, überhaupt gar nicht. Oh, das ist natürlich dann problematisch. Die haben halt so alle diese so Schächte und Luftrohre, all dieser ganze Kack, ist alles halt einmal außen und innen außen. Aber nicht innerhalb von Wänden. Außen und innen außen. Leute, googelt das mal und googelt du das auch mal. Das sieht wirklich richtig, richtig scheiße aus. Ja, okay. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich war auf jeden Fall in dem, das ist der Aachener Münster, ne? Dieser Dom. Münster ist ein Dom. Ja. Ja, so eine große Kirche. Es gibt den Ulmer Münster und es gibt ja auch den Aachener Münster. Hm. Oder ist das einfach nur der Aachener Dom? Was ist der Unterschied zwischen einem Döm und einem Monster? Dom, Münster? Ich weiß es nicht. Der Ulmer Münster ist eine sehr hohe Kirche und ich glaube noch die höchste Kirche der Welt. Was? Wird aber in den nächsten Monaten abgelöst, weil die dieses komische Ding in Santiago de Compostela nach, ich glaube, 2000 Jahren endlich fertig bauen. Oder weil die hier Dings Notre Dame ein Dach raufbauen. Meinst du, die bauen da jetzt irgendwie noch eine dicke Glaskuppel oben Kann drauf sein. Oder so? Nee, die dürfen es ja überhaupt nicht verändern. Wie? Ach so, wegen Wahrzeichen. Wegen Denkmal und so. Das sind ja auch alles, das sind ja, also angeblich ist es ja passiert, weil da auch Leute geraucht haben. Und an sich ja schon mal eine richtig kluge Idee, da in einem Eichenholzdachstuhl, der 1300 Jahre alt ist, zu rauchen. Ist das wirklich der Grund für das Feuer? Ich weiß es nicht. Also, nein, nicht aus dem 13. Jahrhundert, so rum. Also, ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber auf jeden Fall wurden Zigarettenstummel und so halt gefunden. Ei, ei, im Brandschutzwährungsgelöter. Und oh, das ist schon so witzig, wenn du so weißt, ja, ich habe da halt geraucht, ne? Und dann ist es, bin ich halt gegangen und habe das... Ja, aber nun, also ich weiß nicht, ob es halt die klügste aller Ideen ist, in 700 Jahre altem Holz Dachstuhl zu rauchen. Nö. Könnte recht trocken sein da. Ja. Na, auf jeden Fall müssen sie das jetzt alles wieder so aufbauen. Und das Problem ist, es gibt halt einfach keine Bäume dafür in Frankreich. Was? Ja, die haben jetzt Probleme, also die, wo willst du diese Bäume herkriegen, damit du diesen Dachstuhl rechtfertigen kannst? Die musst du jetzt erstmal pflanzen. Ja, ich glaube, die behelfen sich mit irgendwie jetzt Stahl oder so. Na toll. Ach, weißt du, mir ist auch diese Kirche so egal, ehrlich gesagt. Damit riskierst du jetzt ja einen großen Shitstorm. Ja, egal. Ich weiß nicht, kennst du Moritz Neumeier? Sag mir was. Ja. Hat ein Funkformat auf einen Kaffee mit Moritz Neumeier. Ja, doch. Und da lädt er halt auch so kleine Videos hoch und hat da auch tatsächlich nach dem Brand in Notre Dame ein Video darüber hochgeladen und meinte halt auch nur so, ach kommt Leute, ey, was kommt da jetzt eine Milliarde an Spendengeldern zusammen für ein dummes altes Haus, um es zu retten? Und hat dann irgendwie, ist ein bisschen unglücklich, weil dann, wenn du dann irgendwie gleich die Brücke wieder auf so richtig Moralkeule und im Mittelmeer saufen Leute. Ja, aber es ist halt auf eine Art wirklich wahr. Ja, gut. Es ist halt ein Wahrzeichen, muss man halt auch wiederum sagen, ne? Und ist halt ein moralischer Wert irgendwie drin, natürlich. Aber ist das so viel Geld wert? Ja, also mir ist die Kirche auch relativ egal. Also, ich finde aber viel lustiger, so eine ganze Pseudo-Diskussion, die sich dann so drumherum gebaut hat, wo dann zum Beispiel dann noch so kam, ja, und das sind doch jetzt dann Rieseneinbußen für den Tourismus in Paris. Nein, und das ich dachte, doch... Nein, erstens, das stimmt nicht, weil wenn du nach Paris fährst, dann guckst du dir nicht den Notre-Dame an, sondern den scheiß Eiffelturm. Ja. Und zweitens wird das doch sogar wahrscheinlich den Tourismus eher ankurbeln, weil Leute, jetzt jeder die abgebrannte Kirche sehen ja, möchte. Ja, oder Leute denken, ah, Paris, stimmt, ganz vergessen, kann man auch mal wieder hin. Ja. Wie sind wir da jetzt schon wieder hingekommen? Wir waren doch eigentlich bei deiner Womutu. Ich zähle innerlich gerade bis 10. Ach so. Ich wollte ja noch von meiner Hinfahrt nach Aachen erzählen. Ah ja, Aber es geht hauptsächlich um mein Bahnreisekarma. Und ich weiß nicht, ob wir das ja schon mal thematisiert hatten. Es ist ja legendär. Ah, stimmt. Ich darf nie mit dir nach Hamburg fahren, ne? Du darfst nie mit mir irgendwo hinfahren. In einem Bus, Flugzeug oder Zug. Oh Mann, okay. Ja, erzähl mal, was ist passiert? Ja, es ist was Schlimmes passiert. Aber etwas, was ich selber verbockt habe und was mein schlechtes Bahnreisekarma dadurch dann ausgeglichen hat. Okay. Weil normalerweise ist es so, ich steige in den Zug ein, so ist eine Stunde Fahrzeit, ich komme 4 Stunden später an. Mhm, das ist klar. So gang und gäbe. Ja. Und also, das ist bei mir wirklich so. Diesmal war es aber so, ich habe verschlafen und habe dadurch meinen Zug verpasst. Also, er sollte halt um 4 Uhr 49 morgens Warte fahren. Warte mal, wir waren doch noch nachts davor unterwegs. Vielleicht. Ah ja, du hast also deinen Zug verpasst. Ja, also er sollte um 4 Uhr 49 morgens fahren. Um 4 Uhr 45 morgens bin ich dann aufgewacht, guckte aus meinem Fenster und sah ihn dann da so gerade stehen und dachte mir, eigentlich muss ich da jetzt drin sitzen, das schaffe ich wohl nicht mehr. Währenddessen mein Kumpel, mit dem ich halt nach Aachen gefahren bin, da schon drin saß. Ah. Ich also gesehen, oh, alles klar, schon 12 Anrufe in Abwesenheit. Dann rufen wir den mal an und sagen ihm, dass er wohl mal aus dem bereits losfahrenden Zug springen muss, gefühlt. Oh Mann. Hat er dann auch noch wunderbar hingekriegt. Ich also dann zum Bahnhof runter und ja, geil, Zug verpasst. Ist ja zum Glück ein Regionalexpress gewesen, können also den nächsten nehmen. Dumm ist jetzt halt, weil halt Sparpreis und so, wird es halt wahrscheinlich dann ab Hamburg teuer, mit ICE dann weiterzufahren, bis nach Duisburg übrigens. Was dann allerdings passiert ist, dass der Zug, den ich ja verpasst habe, so viel Verspätung hatte, dass ich den Anschlusszug, auch hätte ich den Zug nicht verpasst, nicht erreicht hätte. Daraufhin hatte ich einfach Narrenfreiheit, weil dann konnte ich halt einfach ausschlafen, den Zug später nehmen und halt einfach dann den nächsten Zug, also dann den einen weiteren Zug nach Duisburg nehmen. Und dann sagen zur Bahn, hey, ich war ja, doch da, ich habe den ja du, nicht kriegen können. Mein Anschlusszug, ja, keine Ahnung, konnte ich jetzt auch nichts machen, weil ja im Regionalverkehr keine Verbindlichkeit auf den Zug halt herrscht. Du kannst dann nehmen, welchen du willst. Hauptsache, du hast halt ein Ticket für den Tag. Ja, stimmt. Und das hat so gut funktioniert, dass ich dann in dem scheiß IC saß später und nicht mal was erklären musste. Ich habe dem Schaffner einfach mein Handy-Ticket sehr hingehalten. Gut. Der hat es gescannt, der hat da nie mal drauf geguckt. Perfekt. Ja, das ist mir auch mal passiert. Wie war das denn? Ich bin in Köln aufgewacht, habe nochmal gecheckt, wann mein Zug fährt und er ist ausgefallen. Und dann bin ich zum Bahnhof gefahren und habe letztendlich irgendwie einen früheren genommen. Ich war auf jeden Fall 2 Stunden früher in Hamburg dann. Okay. Weil ich den schnelleren nehmen konnte, weil der andere ausgefallen ist und dann konnte ich den teureren nehmen, obwohl, naja. Ach so. Du durftest du hättest eigentlich einen IC und konntest dann auf ICE oder was? Ja, oder irgendwie sowas. So einer, der durchgefahren ist und nicht ständig gehalten hat oder irgendwas war da. Das ist natürlich interessant. Ja, ich hab sämtliche Orte im Pott mitgenommen. Angefangen von Essen, Gelsenkirchen, Duisburg, da bin ich umgestiegen. Düsseldorf war ich. Leverkusen ist fantastisch. Ist es? Ja, weil man macht ja immer Witze, dass Leverkusen einfach nur aus Bayer besteht. Es stimmt. Ja. Es ist so geil. Du fährst also Düsseldorf Flughafen los, die Rollbahn hört auf, BASF und Bayer-Gelände fängt an, Bayer und BASF-Gelände hört auf, Leverkusen Hauptbahnhof. Und danach hört Leverkusen auf. Ach so, ja. Ist lustig. Ich dachte früher immer, dass die Fußballmannschaft Bayer Leverkusen aus Bayern kommt. Aber dann hätte sie doch ein N. Ja, das wo wir wieder bei nicht. Baden-Württemberg wären ja, oder so. Wie die Bayern Sachen. Mit ihren N's und was weiß ich, also die Südmenschen da umgehen, weiß ich ja nicht. Ja, und auf dem Rückweg dann über Dortmund gefahren. Schön. Ja, also ich habe den ganzen Pott gesehen. Das Ruhrgebiet ist schön. Ich möchte da auch mal wieder hin. Aber ich habe jetzt eine Reise geplant in den Osten, nach Dresden. Und wir wollen uns ein Auto mieten und dann so ein paar Dörfer abklappern. Und einfach mal gucken, wie so die Nazis da so drauf sind. Wirklich? Ja. Ist das dumm? Weiß ich noch nicht. Also kommt drauf an. Also natürlich wenn, ohne Vorurteile. Ja, hat man ja gerade schon gemerkt bei deinem Pitch dieser Reise. Ohne Vorurteile. Einfach ja, mal. Aber Osten ist ja gut. Das ist nämlich meine dritte Reise. Mein CO2-Haushalt ist richtig in die Decke gegangen letzten Monat. Das war meine dritte Reise. Ich war in Greifswald. Da musst du ja auch sehr lange durch Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ja, besteht viel aus Wiese, dieses Land. Ich liebe Mecklenburg-Vorpommern. Wie spricht man das aus? Mecklenburg-Vorpommern. Vorpommern, ja. Ja, viel Wiese. Und irgendwann bist du in Greifswald. Und die Mecklenburgische Seenplatte. Bis dahin bin ich nicht gekommen. Viele Wiesen und viel Seen. Ja, aber die hast du ja dann nicht im Norden, sondern eher Richtung Süden und Osten, oder nicht? Die Seen. Das stimmt. Bei Waren. Okay, du warst also in Greifswald. Ich war in Greifswald. Es ist faszinierend, wie ein Ort so klein sein kann und trotzdem eine so große Uni hat. Das ist, fasziniert mich sehr. Weil zu Fuß bist du in 20 Minuten durch diesen Ort durch. Aber das ist ja zum Beispiel in Kiel eigentlich auch so. Ja, aber Kiel ist ja doch nochmal eine ganze, ganze Ecke größer als Greifswald. Ich weiß nicht, wie groß Greifswald ist. In Greifswald wohnen noch never mehr Menschen als 50.000 Menschen. Kann sein, keine Ahnung. Ich google jetzt erstmal die Einwohnerzahl von Greifswald. Okay, ich überbrücke in der Zeit damit, dass Kiel ja auch, finde ich, viel kleiner wirkt, als es eigentlich ist. Ja, aber das liegt ganz klar daran, dass du halt einfach die Förde in der Mitte hast und die dir einfach Kiel komplett teilt. Aber Leute, und auch bevor ich nach Kiel gekommen bin, dachte ich immer, Kiel ist so eine kleine, ja, pf, was weiß ich, hier. Und 58.000 auch. Ich 58? Bin so gut im Einwohnerzahlen schätzen. Das ist ja... Das ist ein Fünftel von Kiel. Und wie, die Uni ist trotzdem so groß? Die Uni ist riesig. Es hat ja auch eine medizinische Fakultät, ne? Ja, ich war auf einer Party mit sehr vielen Medizinern und Zahnmedizinern. Und war es nett? Ja. Ich war, Das Bier war sehr schnell alle. Ich weiß nicht, es waren viele Leute eingeladen. Ja, Mediziner können gut trinken. Es war aber auch einfach sehr wenig Bier da. Ach so, es waren zwei Fässer Bier da auf 60 Mann oder so. Wie groß waren die Fässer? glaube, 2x30 Liter. Ja, das ist ja dann wahnsinnig schnell weg. Das ist sehr schnell weg, ja. Okay. Also ein drittes hätte es auch getan. Auf jeden Fall, ja. Also ich war ja dieses Wochenende im Haus Michael. Wo ist das Haus Michael? An der Förde Belvedere, wenn du hochgehst, Richtung dem Friseursalon Atmosphäre. Ja, ich glaube, den gibt es mehrmals in Kiel. Die ist dann da, wo das geht auf die Beseler Allee dann. Mhm. Und da ist das Haus Michael. Und das war keine schöne Feier, nee. Aber vielleicht einige Hörer waren da. Ich glaube, sehr vielleicht. Viele waren da. Vielleicht haben wir auch Hörer, die die Feier allerdings sehr toll fanden und dich jetzt nicht mehr mögen. Oh ja, ich habe auch gerade, oder Leute, die da wohnen oder irgendwie so, weiß ich nicht. Aber es war nicht gut. Nee. Ich glaube, wir können nicht von allen gemocht werden. Das ist okay. Von vielen möchte ich auch nicht gemocht werden. Ja, stimmt auch wieder. Eins, zwei, drei. Wir können alles wegschneiden. Acht, neun, zehn. Ja, ich habe Hanf und Mampfs Nägel geschnitten. Das ist gut. Das hast du mir gestern erzählt. Die sind nämlich stimmt. viel zu lang. Du bist aber nicht sonderlich weit gekommen, habe ich gehört. Nein, ich habe nur 3 von 16 Nägeln geschafft. Jetzt muss ich rechnen. Ein Vogel hat 14? Ja, 2 nach vorne, 2 nach hinten. Pro Fuß. Oh, ich hätte jetzt gedacht, 2 nach vorne, 1 nach hinten. Nee, 4. Aber leider ein Vogel von meinen Vögeln hat nur noch 3. Also einmal 4 und einmal 13. Der eine ist abgebrochen. Also der ist schon noch dran, aber der ist so hochgebrochen und da wieder angewachsen. Und ja. Deswegen kann man ihn jetzt nicht mehr schneiden. Doch, den habe ich geschnitten. Ach, den hast du geschnitten? Mhm. Die anderen hat er weggezogen. Oh. Und dann habe ich von Mampf noch 2 geschnitten. Aber dann dachte ich so, das ist echt voll fies für die. Weil ich die so in der Hand halten musste. 10 Nägel schneiden? Ja. Die mögen mich auch nicht mehr, die mucksch'n ein bisschen. Oh, ja, aber das haben sie in 2 Wochen wieder vergessen. Ja, hoffentlich. Zum Glück haben die so ein kleines Gehirn. Wie wachsen Federn? Oh, es ist so lustig. Die wachsen, also die haben, die verlieren erstmal, nicht alle auf einmal, aber viele Federn, dann sehen die auch nicht mehr so hübsch aus. Und vor allem verlieren die auch so, die haben so einen recht langen Schwanz. Also der Körper ist so halt so groß und dann kommt der Schwanz, der ist ungefähr so groß wie der Käfer oder ein bisschen länger wie der Käfer, wie der Körper, nur ein bisschen länger. Der besteht aber nur aus Federn. Und dann verlieren die und dann sind das plötzlich halt so eine kleine Kugeln ohne Schwanz. Kannst du es dir vorstellen? Nicht so ganz. Also die haben so einen runden Körper. Ja. Und hinten dran sind ganz lange Federn. Ja. Und das ist dann der Schwanz. Ja. Aber die verlieren die halt während der Mauser. Ach wenn so. Die ihre Federn neu kriegen. Ja, ja, klar. Kriegen. Und deswegen haben die dann plötzlich so ein mini, mini kleines Schwänzchen nur noch. Und das sieht halt richtig albern aus. Und die können auch dann nicht mehr so gut fliegen. Aber wie wachsen denn dann, Federn nach? Dann kommt erstmal so ein, wie heißt das, so ein Stiel. So ein Stiel. Und daraus wächst dann die Feder raus. Aber vorher haben die nur so Stiele. Dann kommen da wie so Strohhalme, kommen da raus. Also ist es wirklich so, dass da so Strohhalme und irgendwann einfach am nächsten Morgen, plopp. Ja, genau. Und dann liegen überall so eine kleine Krümel drin, wo die Federn dann diese Hülle von dem Stiel weggemacht haben. Weil die das ausgepackt haben quasi. Sozusagen, ja. Okay. Haben sie noch irgendwas Krasses gerissen? Ich dachte letztens, ich habe sie verloren. Aber und sie waren? Auf meinem Kopf waren die. Ah, okay. Also wie so Brillen und sowas. Ja, genau. Dass man es ganz gerne mal vergisst. Ja, der eine, der fällt meistens hinter den Vorhang und dann ist er weg und ich finde ihn hinter dem Vorhang wieder. Und da war er diesmal nicht, aber dann war in meinem Kopf, hatte ich irgendwie vergessen. Also mein Hahn, der geht gerne so in meinen Zopf rein wie so ein Nest. Und da sitzt er dann so sicher, dass du dann auch dich irgendwie so bewegen kannst und ja. dich auch so bücken kannst. Hey, warte mal, der ist doch hier unten. Ich habe halt natürlich viel mit den Augen geguckt. Und dann habe ich den Vorhang so genommen und dachte so, wo ist das Ding denn jetzt hin? Und dann ist er auf einmal losgelaufen. Kam so ein Rampage. Also sie sind wirklich sehr unterhaltsam. Ja. Ich rede immer mit ihnen wie Menschen und ich stelle mir dann vor, dass sie halt dass vieles an ihnen auch so menschlich, also die Beziehung, die ich mit ihnen habe, ist so ein bisschen so menschlich, halt wie mit einem Freund oder so. Und klar. Aber es ist so, ich rede auch mit denen wie Freunden und so und dann machen die aber manchmal so Sachen, die halt nicht so menschlich sind, wenn sie einfach so dich angucken und du denkst, ah, sie hören dir gerade so zu und dann auf einmal gucken sie dich so ganz eindringlich an und dann kacken sie so dabei. Okay. Mieke, ich muss noch mit dir über eine Sache reden. Erzähl. Das hatte ich schon für letztes Mal auf dem Zettel. Wie hast du die Umstellung erlebt, die große Umstellung, die wir in Kiel vornehmen mussten? Die große Umstellung von Sky zu Rewe. Tatsächlich ja. Ah, oh, ich bin so gut. Yes, ich liebe Rewe. Rewe ist viel geiler als alles andere. Aber Sky war doch vorher quasi auch schon Rewe, nur lustig, mit einer hässlichen kleinen Wolke. Ja, aber unser Norden. Also ich bin halt aufgewachsen in einer Welt, in der es keinen Sky gab, sondern es gab immer Rewe bei mir. Ich bin aufgewachsen in einer Welt, da gab es noch nicht mal Rewe. Da gab es Edeka und ab und zu mal Famila. Oh, Eurospar. Was ist denn Eurospar? Eurospar. Das war vor Famila. Ja gut, ich komme halt vom Dorf, ne? Da gibt es halt ein Aldi, ein Lidl und für Kolonialwaren ein Edeka. Nee, bei uns gab es tatsächlich Eurospar, Kloppenburg. Nee, Kloppenburg ist nicht ein Supermarkt gewesen, ne? Kloppenburg war, glaube ich, sowas wie jetzt Rossmann, oder? Ja, eher so ein Drogerieding, wo man so Schulsachen und so auch aber geholt hat. Ja, das macht man jetzt ja auch bei Rossmann, oder? Das stimmt. Ja, Fotos auch was für eine komische Kombi. Fotos auch so drucken und so ein Shit. Fotos, Waschmittel. Seife. Ja, und Schreibkram. Und hier, Strumpfhosen. Stimmt. Das sind immer so, also eigentlich so alles so Hygienekrams. Unterwäsche, ja, gibt es dann auch immer so in so einem ganz staubigen Regal, so in der Ecke. Komische Kombi eigentlich. Ich glaube, warum wird denn das gerade so absurd dunkel draußen? Es regnet auch. Och, nö. Egal. Ne, aber die Fotos kamen ja relativ warte mal. Da konnte man ja auch früher Fotofilme entwickeln. Oh, genau, ja. Ach so. War ja nicht nur digital. Ja, aber wie komisch, das ist genau wie Schlüssel und Schuh. Ach Mann, ich kann heute wirklich nicht reden. Ist perfekt, dass wir heute einen Podcast aufnehmen, oder? Ja. Mich lenkt gerade das Wetter sehr ab. Weil links ist sehr hell und rechts ist sehr dunkel. Ja, okay. Und irgendwie sehe ich dich nur noch in so einer Silhouette jetzt. Echt? Ja. Oh, ich habe gestern meine Pupillen weit tropfen lassen. Brauchtest du... Wann macht man Sehstärke oder wann macht man das? Wenn man den Augenhintergrund spiegeln möchte. Man kann, wenn man durch das Auge durchleuchtet, du kannst dann sozusagen da, wo der Sehnerv eintritt ins Auge und die Gefäße und sowas, das kannst du hinten durchgucken eigentlich. Aber nur durch das Schwarze, nur durch die Pupille. Und du brauchst natürlich ganz viel Licht dafür, deswegen musst du die Pupille weit tropfen, dann lähmst du sozusagen die Muskeln, die das sonst eng machen. Und dann kannst du da ganz viel Licht reinhalten, um dann zu sehen, was hinten abgeht. Weil normalerweise wird deine Pupille ja klein, wenn du Licht reinmachst. Mhm. Das wurde bei mir gemacht, weil da kannst du ganz viel dann sehen, ob das alles da gesund ist. Und ja, nur auf einem Auge. Brauchst du jetzt eine Brille? Ich habe ja eine Brille. Ach ja. Ja. Über Optiker haben wir schon mal gesprochen, ne? Ja, dass die sehr gut aussehen immer, ne? Nee, was war deine komische These? Es hatte was mit Optikern und Hörgeräteakustikern zu tun. Dass die immer gut aussehen. Irgendwie sowas war da, ja. Genau wie Bankangestellte, oder? Irgendwie sowas war das. Habe ich eigentlich schon mal davon erzählt, als ich bei der Bank war und dann so eine Frau in so Badelatschen und Jogginghose reinkam, begleitet von zwei Polizisten. Nein. Und dann ist sie zum Tresen gegangen und meinte, ich würde gerne 1 Million einzahlen. Was? Ja, das ist mein Personenschutz. Was? Ja. Und dann hat sie ganz viel telefoniert, dann haben die Bankangestellten ganz viel telefoniert, dann haben die Polizisten ganz viel telefoniert und dann musste ich weg. Ich wäre da geblieben. Ja. Ganz ehrlich, ich wäre da alleine schon mit der Art, also ich wäre dann zu dem Bankmenschen gegangen, der bei mir dann halt so stand. Was ist denn ganz los? Kannst du bitte einmal kurz erklären? Nur wirklich, ich verrat's auch keinem. Bitte. Ich dachte halt, es ist auch vielleicht interessant, wenn ich mir die Story dahinter ausdenke. Ja, dann hau mal raus. Sommerurlaub, oder? Ja, ich habe halt aufgehört, dann weiter darüber. Sie hatte ja scheinbar, entweder war es ein Scherz von ihr und sie hatte nicht 1 Million in bar dabei, die sie einzahlen wollte. Aber hatte sie einen Koffer dabei? Nein, sie war ganz normal in ihrer Badehose, so als hätte man sie gerade aus der Küche geholt, so morgens. Samstag war das, Samstagmorgen, entspannt. Ja, aber warte mal, 1 Million, selbst wenn man es in 500-Euro-Scheinen macht, sind das ja... Viele Koffer. 2.500-Euro-Scheine. Ja, das habe ich auch letztens in einem Podcast gehört, dass richtig viele so Erpresser echt Probleme haben, weil die nicht schätzen können, wie groß die Taschen sein müssen, mit denen sie das Geld nehmen. Also es müssen schlaue Köpfe sein. Oh. Du musst das wirklich bedenken, ne? Wenn du irgendwie Geld forderst oder so, dann musst du halt wissen, auch wie schwer das ist und so. Du kannst dann nicht einfach sagen, so, ja, hier einmal auf diese Karte bitte oder so. Das wäre so cool. Lösegeldübergabe, kommst du mit dem Kartenlesegerät an? Das wäre so geil. Oh, das wäre so cool. Kennst du diese... Oder, gib mal kurz ein PayPal, ich mach das dann. Genau. Oder kennst du diese neu modernen, so kabellosen Kartenlesegeräte, die es in manchen Restaurants oder so gibt? Ja. Und dann, wo immer nie Verbindung ist. Ja, und genau, die halt immer nicht funktionieren. Und es gibt ein Restaurant in Hamburg, was ich sehr empfehlen kann. Sehr gutes Essen da. Flying Market heißt das, in Ottensen. Und da ist es immer, wirklich jedes Mal, wenn man da ist, funktioniert zufälligerweise das Kartenlesegerät nicht. Und man muss einmal rausgehen vor die Tür und da bezahlen. Auch gut. Also mit dem Kartenlesegerät. Genau, der Dude kommt dann so, man weiß schon so, man hat schon die Jacke an und so und die Karte ist schon draußen. Der ist schon eigentlich gefühlt rausgegangen und der Typ probiert es aber immer noch einmal. Dann irgendwie heute geht der Empfang nicht. Keine Ahnung. Nee. Und dann geht der raus und dann muss man da zahlen. Man wird sozusagen rausgeleitet auch. Schön. Ist ein schöner Service eigentlich. Aber theoretisch können die Daten ja auch, warte mal, die müssen ja die Zahlung überprüfen, ne? Was? Also das Kartenlesegerät überprüft ja dann quasi über Telefonnetz, meine ich, oder Internets wahrscheinlich. Ich hätte jetzt WLAN gesagt. WLAN wäre ja Sinn, also dann hätten die ja wahrscheinlich in dem Laden wenig Probleme, oder nicht? Das stimmt, ja. Ja, stimmt. Dann muss es ja über Telefon. Das muss ja wahrscheinlich über das Telefonnetz gehen. Aber wie komisch, warum? Was weiß ich. Warum musste ich früher die Post anrufen, wenn ich Probleme mit meiner Telefonverbindung hatte? Hattest du? Musstest du? Ja, war doch in den 90ern so. Was? Okay, egal. Passt gerade überhaupt nicht zum Thema. Aber das geht dann ja übers Telefonnetz und das Kartenlesegerät muss ja dann eine Anfrage stellen quasi, sagen, hier ist die Karte, ist der Typ flüssig? Mhm. Und dann wird das ja wieder dann zurückgesendet, das muss das Kartenlesegerät empfangen und dann wird die Buchung wiederum gesendet wahrscheinlich. So stelle ich mir gerade vor. Mhm. Und was ich mir jetzt denke, aber die könnten es doch auch machen, dass sie die Kartendaten einfach speichern. Und dass dann du dann nochmal unterschreiben musst, dass du es per Lastschrift eingezogen bekommst. Ach so. Wenn keine Verbindung herstellbar ist. Oder? Das müsste doch auch gehen. Kann man Lastschrift so einfach mit einer Unterschrift? Ja. Ja, musst halt eine Belehrung zu machen, aber ansonsten geht das, ja. Klar. Kannst du ja mal hingehen und denen das vorschlagen. Zu Flying Market. Payone. Ach so. Ach so. Ja, nee, also ich wäre dann zum Kartenleserhersteller gegangen und nicht zu dem Endkunden. Letztes Wochenende, über Ostern war ja, bei der Sparkasse war ja Brach hier, ne? Oder war es nur die Hamburger Sparkasse? Was? Ja, ich hab nix mitbekommen. Online-Banking, Geld abheben, nichts funktionierte, war gesperrt für die Ostertage. Was? Mhm. Wieso? Hatten die kein Geld mehr? Nee, die mussten irgendwas umstellen, Online-Banking-Umstellungen, weil das nicht mehr sicher war. Ach so. Habe ich nicht mitbekommen. Das ist ganz witzig, weil mein Onkel da arbeitet und der hat erzählt, dass es vor ein paar Jahren wohl irgendwie so war, dass es mega Probleme gab, dass da irgendwie Karten plötzlich freigeschaltet waren und Leute konnten abheben, einfach ohne Grenze. Und nice. Leute haben ab, und das war dann gerade bei Kindern und so, also bei Jugendlichen, die normalerweise strikte Grenzen haben, so, ne? Und die haben dann abgehoben, da Millionen Verluste. Weiß ich nicht, sagt man sich. Stark. Ja, aber... Ich würde auch gerne wissen, wie oft es einfach passiert, so auch so Buchungsfehler von der Sparkasse oder so. Ja, ich habe mal, das hat, glaube ich, nichts dann mit der Sparkasse zu tun gehabt, aber ich habe mal über irgendeinen Lieferservice habe ich bestellt und dann habe ich bezahlen wollen über halt so Online-Banking. Hat dann irgendwie abgebrochen, dann habe ich mir nochmal woanders was bestellt Und am Ende hatte ich beides. Aber ich habe nur einmal bezahlt, weil das ja immer abgebrochen hat. Oh, sehr gut. Es war eigentlich ganz praktisch. Ja, aber also es stand da trotzdem auf der Rechnung, ist also für das eine, was abgebrochen ist, wäre bezahlt, oder wie? Ja, der Typ wollte kein Geld mehr haben, weil er halt über Online-Banking bezahlt. Ja, aber hat, ist halt auf dem Weg und eigentlich abgebrochen. Angenehm. Ja. Ja, hast du dann aber beim gleichen Lieferservice nochmal bestellt? Oder nee, hast ich habe dann anderen gemacht. Das passiert richtig oft bei mir. Dass es abbricht? Nee, aber dass ich mich, während ich so schon mitten in der Buchung bin, umentscheide, dass ich doch was ganz anderes möchte. Ich bin sehr schlecht darin, Entscheidungen zu treffen. Ich wollte auch Entscheidungstraining mit mir selber durchführen. Oh, wie wolltest du das machen? Ich habe das mal eine Woche lang gemacht, dass ich nicht nachdenke, bevor ich Entscheidungen treffe, sondern einfach Entscheidungen treffe. Das klingt jetzt sehr einfach für Leute, die gut Entscheidungen treffen können. Ja. Aber ich kann das halt überhaupt nicht. Und wenn ich dann so lange nachdenke, wie zum Beispiel jetzt, ich bin noch gleich verabredet, fahre ich jetzt, nachdem ich hier im Studio war, nochmal nach Hause und bringe meine Sachen weg und hole andere oder nehme ich alles schon mit und fahre dann gleich weiter. Sowas beschäftigt mich teilweise Stunden. Ja, mich auch. Es ist doch normal, oder? Ist es? Ich dachte, das kann nicht normal sein. Also ich hätte das jetzt für normal empfunden. Oh nein. Ich habe einfach gesagt, so, bums, jetzt Entscheidung. Habe ich eine Woche durchgezogen, also 2 Tage durchgezogen, dann habe ich es wieder abgebrochen. Und du musstest sehr oft sehr viele Wege dreifach gehen? Nö. Oh. Hat eigentlich gut funktioniert. Du musst dann halt sofort das Nachdenken darüber vergessen. Also den anderen Weg, die andere Möglichkeit musst du sofort, die ist nicht mehr da. Und es ist eigentlich, was ich gelernt habe, nie passiert, dass ich dachte, oh, hätte ich mal lieber das jetzt so gemacht und mich anders entschieden. Das ist eigentlich nicht passiert. Aber ich finde es gerade gut, wenn man ein bisschen länger, also wenn man bei sowas jetzt zum Beispiel, weil dadurch strukturierst du deinen Tag doch saueffizient einfach und rational. Ja, aber es ist auch so anstrengend, die ganze Zeit darüber nachzudenken und nicht zu wissen, wie macht man das jetzt? Das war jetzt auch nur ein Beispiel. Natürlich geht das also bei dem Beispiel ist mir die oder sowas wie, ich habe eigentlich freitags Training, aber das ist doch jetzt auch die Feier von dem Typen und gehe ich jetzt da erst um 11 Uhr nach dem Training oder gehe ich einfach mal, sage ich mal, Training ab und dann ist vielleicht mein Team sauer, aber dafür bin ich mal um 8 Uhr bei der Party am Freitag. Sowas, das beschäftigt mich dann teilweise 2 Wochen lang. Anstatt, dass ich einfach sagen könnte, okay, ich gehe einfach dahin. Und dann ist fertig. Aber das, ja, wollte ich lernen. Und ich habe darüber auch einen Podcast gehört und darin wurde gesagt, dass meistens, wie war das denn nochmal? Dass man meistens Entscheidungen, die man aus dem Bauch heraus trifft, nicht bereut, sondern nur die, über die man lange nachgedacht hat vorher. Also die man sozusagen mit dem Kopf trifft. Manchmal weißt du ja, vom Bauch her und manchmal triffst du Entscheidungen aus dem Kopf. Und die du so irgendwie so unbewusst aus dem Bauch heraus entscheidest, die bereust du am Ende gar nicht mehr. Sondern nur die du mit dem Kopf getroffen hast. Würde ich aus eigener Erfahrung widersprechen. Ja? Ja. Allein schon, weil wenn ich eine Entscheidung aus dem Bauch heraus treffe und die scheiße ist, denke ich mir, oh Gott, warum hast du Idiot da nicht einfach drüber nachgedacht? Dadurch bereue ich doch schon an sich ewig. Deswegen denke ich halt lieber über Entscheidungen nach. Und wenn ich halt dann eine falsche Entscheidung treffe, dann sage ich mir, ja gut, aber du hast dich halt einfach doof entschieden, aber du hast halt zumindest drüber nachgedacht. Ja, aber wenn du lange drüber nachgedacht hast, dann sind dir auch die ganze Zeit die Vor- und Nachteile von beiden Möglichkeiten bewusst, weißt du? Und selbst wenn du dich für eine Sache entscheidest, dann weißt du immer noch ganz genau, was wären die Vorteile von der anderen gewesen. Ja. Vielleicht ist es das? Ich weiß es nicht. Ja, aber selbst wenn ich die Entscheidung aus dem Bauch heraus treffe und sie sich im Nachhinein als doof erweist, dann mache ich mir spätestens ab dem Zeitpunkt Gedanken darüber und habe die gleiche Scheiße nur das alt. Das stimmt. Ohne, dass ich vorher drüber nachgedacht habe. Oder bin ich da jetzt einfach falsch? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war es auch andersrum. Nein, ich weiß es nicht. Sehr aber gut, es Michael. War eigentlich sehr interessanter Podcast. Ich fand lustig, dass es Wissenschaftler gibt, die sich damit beschäftigen. Hä, es ist voll gut. Also, das ist doch... Was muss man dafür sein? Psychologe? Ja. Du bist doch Philosoph. Ich bin Philosoph, ja. Ne? Ja. Ab wann ist man Philosoph? Also man studiert ja Philosophie. Und ab wann sagt man, ich bin jetzt Philosoph? Ich glaube, das ist sowas, das sagt man nicht über sich selber, sondern das müssen andere über einen sagen. Okay, habe ich ja jetzt gerade, ne? Quasi. Also du bist ja Philosoph. Ich erinnere mich in den Philosophieunterricht irgendwann mal, da ging es um das Thema freier Willen. Oh Gott, ja. Hat der Mensch einen freien Willen? Ja. Und es gab irgendwie eine Person, die Meinung hatte, nein, hat der Mensch nicht. Und der hat dann so Tests gemacht. Und zwar hat er so gemessen, wenn jemand irgendwie seine Hand bewegt. Das hat er dann gemessen, wann das zu welchem Zeitpunkt das war. Und dann hat er gleichzeitig so neurologisch geguckt, wann im Gehirn der Impuls zum Bewegen der Hand losging. Ja. Und worauf möchtest du hinaus? Kurz nochmal über genau. Und es gibt ja den motorischen Bereich im Gehirn, der das steuert. Und es gibt den Bereich im Gehirn, der sich dieses bewusst macht. Dieses, ja. Ich bewege jetzt meine Hand. Ich entscheide mich jetzt, meine Hand zu bewegen. Ja. Und dieses, dass das bewusst wird und die Entscheidung sozusagen der Mensch fällt, das ging erst nachdem von irgendwo anders der Impuls kam, an den Arm sich jetzt zu bewegen. Ja, Unterbewusstsein. Oh, wie war das denn nochmal? Das hat was mit dem limbischen System zu tun. Ja, aber da ist die Verbindung einfach viel, viel kürzer. Also erstmal hat das wenig mit Philosophie zu tun. Und zweitens ist es so, wenn wir jetzt zum Beispiel hier einfach reden und gestikulieren, dann denken wir ja nicht darüber nach, was wir für Gestiken machen. Das machen wir unterbewusst. Wenn wir darüber nachdenken würden, würden wir viel, viel langsamer sprechen. Ja. An sich schon. Dann, weil diese Gestiken sonst überhaupt nicht passen würden. Da kommt unser Gehirn sonst überhaupt nicht hinterher. Mhm. Aber irgendwie, vielleicht habe ich den Versuchsaufbau jetzt auch nicht richtig wiedergegeben. Es war nämlich irgendwie so, dass diese Person, die diese Untersuchung gemacht hat, dann so argumentiert hat, nein, der Mensch hat keinen freien Willen. Es gibt einen Bereich im Gehirn, der, nachdem der Mensch gehandelt hat, diesem einredet, dass er diese Sachen bewusst entschieden hat. Also es passieren zufällige Sachen und es gibt einen Bereich im Gehirn, der später dem Menschen sozusagen suggeriert, sagt, du hast das bewusst entschieden, das war dein freier Wille. Und allein, dass es das gibt, war dann seine Argumentation, dass der Mensch eigentlich nichts aus freiem Willen macht. Da klingelt nichts bei dir? Es ist wahnsinnig. Also wenn ich jetzt meine Hand so bewege, ja, dann habe ich es ja bewusst getan, aus freiem Willen. Ja, ich muss jetzt mal kurz googeln. Aber wenn, was du meinst, sind vielleicht Reflexe oder sowas? Nee. Es ist mir sonst relativ wenig verständlich, ehrlich gesagt. Ich kenne es eher andersrum zum Beispiel. Okay. Wenn du was aus Reflex oder im Affekt oder sowas tust, dass es dann einen Bereich im Gehirn gibt, der dir einredet, oh Gott, das warst ja gar nicht du. Andersrum? Ja. Das ist dieses, oh Gott, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Auf einmal waren die drei Leute da tot. Das klang gerade so, als würdest du das kennen, als wäre das so eine Situation sein, in der du öfter mal bist. Normaler Mittwoch, passiert manchmal. Mhm. Aber das ist auch, also das ist ja dann relativ wenig Philosophie eher. Das ist ja tatsächlich schon viel, viel Neurologie und Psychologie. Soll ich mal vorlesen? Hau raus. Nach dem gegenwärtigen Erklärungsmodell der Hirnforschung über die Störung der Willkommotorik haben viele vor allem grundlegende Antriebe für das Verhalten des Menschen einen subkortikalen Ursprung. Sie entstehen im limbischen Bewertungs- und Gedächtnissystem. Dieses aktiviert die Basalganglien und das Kleinhirn, die wiederum die kortikalen Prozesse in Gang setzen. Dann erst setzt die Empfindung ein, etwas zu wollen. Damit stimmt überein, dass bei Willkürhandlungen zuerst in den Basalganglien und im Kleinhirn neuronale Aktivität auftritt und dann erst danach in der Großhirnrinde. Und das, was bewusst einem ist, ist ja im Großhirn, oder? Ja. Ja, aber dann ist es ja genau das, was ich meinte. Das sind diese Sachen aus dem Affekt. Dieses Unbewusst. Dass du Dinge jetzt unbewusst tust oder aus dem Affekt tust und erst danach dieser Prozess einsetzt, oh Gott, wollte ich das jetzt gerade oder sowas? Mhm. Das ist ja zum Beispiel jetzt dieses krasse Beispiel irgendwie, wenn du mal wieder aus Versehen drei Leute umbringst. Der klassische Blutrausch. Genau, ja. Das willst du ja eigentlich nicht. Manche ja schon. Genau. Und dieses Denken setzt ja erst nach dem Blutrausch eigentlich ein. Ja. Quasi. Ist jetzt halt ein sehr extremes Beispiel. Genau. Ja, aber es ist das Erste, was mir eingefallen ist. Woran ich gerade noch denke, ist an so Traumsachen. Leute sind sich ja auch uneinig, was Träume jetzt sind und was sie bedeuten und warum man träumt und so weiter. Ja. Und eine Theorie war, dass einfach das Gehirn einfach so ein bisschen rumfunkt, einfach aus Langeweile oder irgendwie so, einfach so ein paar Synapsen ansteuert. Ja. Und es dann einen Bereich im Gehirn gibt, der dieses total Zufällige in irgendeinen Sinn bringt. Das könnte, wird dann aber vielleicht auch das limbische System sein. Ja, das ist ja, gibt es nicht auch die eine Theorie, dass Träume und Pubertät zum Beispiel total miteinander zusammenhängen? Was? Weil die Pubertät passiert ja, weil das komplette Gehirn umstrukturiert wird in, okay, diesem, in dieser Zeit. Und nur deswegen verhält man sich da eigentlich wie ein ziemlicher Vollidiot. Ich dachte, das wären nur Hormone. Okay, das kann natürlich auch die... Auch das, ja. Die, also es passiert halt alles gleichzeitig. Du bist einerseits überfordert, weil du auf einmal wahnsinnig viele Hormone entwickelst. Wahnsinnig große Möpse hast. Nein, Scherz. Ja, nun, wahnsinnig große Hoden. Problem hatte ich damit nicht. Aber, zweitens fängt dein Gehirn an, sich einfach frisch zu verkabeln. Ja, und okay, quasi auf Erwachsensein auszurichten und so Kinderverkabelungen halt zu lösen. Das ist mega interessant. Und dadurch kommt es halt ganz gerne mal zu Kurzschlüssen. Und das ist halt dann diese klassische Pubertät. Und was du ja bei Träumen machst, ist ja, dass dein Gehirn ja alles, was du den Tag über hast, verarbeitet und halt irgendwie so Sachen aus dem Kurzzeitgedächtnis, ins Langzeitgedächtnis schiebt und sowas. Und eigentlich quasi alles aufräumt, so die Arbeitsspeicher aufräumt quasi, der so da ist gerade. Mhm. Und aus diesem Hirnfurz, daraus dieses Verarbeiten, daraus entstehen dann Träume. Das ist eine Theorie. Meine ich. Mhm. An sowas glaube ich auch, ja. Also ich bin so ein bisschen, es gibt ja Leute, die sagen, nein, Traum, scheißegal, musst du auch nicht drüber nachdenken oder dich erinnern, vergiss es einfach, hat nichts zu bedeuten. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite Freud, der irgendwie sagt, wenn man die Treppe runtergeht im Traum, dann ist das irgendwie, sind das unterdrückte sexuelle Wünsche und so ein Stoß. Ja. Und ich glaube, ich bin da auch bei so einem Zwischending. Das sind halt irgendwie schon zufällige Sachen, aber was man dann irgendwie so draus macht, ne? Im Nachhinein und so 100% zufällig ist es dann ja irgendwie doch nicht, weil es wird schon irgendwas damit zu tun haben, was du am Tag so gedacht hast, welche Nervenbahnen am Tag halt viel gefahren also wurden. Zufällig sind sie nur im Inhalt, aber trotzdem ist es so, dass man den Inhalt in gewisser Weise wahrscheinlich interpretieren könnte. Ja, und ich glaube, vielleicht ist der Traum an sich schon eine Interpretation von dem zufälligen Gemache, was das Hirn da veranstaltet nachts. Wir sind heute irgendwie sehr, sehr ernst, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Aber damit haben wir ja auch angefangen. Ach stimmt, wir haben echt damit angefangen. Ja, jetzt sind wir wieder... Jetzt sind wir hart in der Therapiesitzung. Ja, gibt es noch etwas, über das du reden möchtest? Irgendwas, was dir wichtig erscheint? Wo man mich therapieren muss? Möchtest du irgendwas erzählen hier? Ich habe gelernt, man soll möglichst oft das Wort erzählen benutzen. Ja, weil erzählen wegen Redefluss und so. Hm. Ich habe ein Brettspiel gekauft. Erzähl doch mal mehr über dieses Brettspiel. Es ist fantastisch. Was an diesem Brettspiel ist so fantastisch? Erzähl doch mal. Es ist groß und lang. Ah. Und es dauert ewig und es ist verdammt kompliziert. Und es kommt sehr viel auf Lügen und Intrigen an. Oh, das ist aber interessant. Kannst du ruhig zählen bis 10? 10. Ja. Gibt es noch etwas, über das du reden möchtest? Nee, gibt es etwas, über das du reden möchtest? Nein. Schade. Okay. Aber haben wir nicht eine gute Länge schon? Ja, eigentlich schon, oder? Ja, was ist denn das? Eine Stunde? Stunde. Mit ja. noch ein bisschen was rausschneiden. Äms schneide ich immer raus. Und Pausen. Ja, aber das Problem ist, jetzt haben wir so häufig mit irgendwelchen Pausen gespielt und bis 10 gezählt und sowas. Manche dass muss die jetzt man schon drin lassen, ne? Muss, ne? Ich meine, könnte ja so eine Uhr unter machen, die dann immer so tickt. Dann machst du das. Feature. Ich kann das wirklich machen. Ich habe nichts zu tun am Wochenende. Weil ich möchte an die Folge erinnern, wo ich die Konservenlacher drunter geschnitten habe. Ich habe ohne Scheiß, ich habe mehrere Stunden. Ich habe mir die auch nicht angehört. Ich habe sehr viele Stunden und es sind zu viele, als dass ich zugeben möchte eigentlich, damit zugebracht, GEMA-freie Konservenlacher zu finden. Aber ein paar hast du auch selber aufgenommen bestimmt. Nein, ich habe ein bisschen anders getrickst. Oh. Aber sie sind jetzt okay. Oh, ich muss mir die anhören. War das Folge 2? Kann sein. Okay. Das war die mit Frede. Ich habe 2 Hausaufgaben. Ich schaue mir diese Folge an, höre mir die Folge an. Ich gucke mir 2 Filme an. Was sollte ich denn jetzt gucken? Pulp Fiction hatten wir gesagt und The Big Lebowski. The Big Lebowski. Oh, das ist nicht so ein... Was ist das für ein Film? The Big Lebowski? Ja. Das ist eine Komödie. Eine der besten, die es jemals gab. Hä, ich dachte, das wäre so wie Jim Bond oder so. Nein. Jim Bond. Der berühmte irische Geheimagent Jim Bond. Der berühmte irische Cousin. Ja. Jim Bond. Wie jeder weiß, abgekürzt 0012. Sehr gut. Okay, das mache ich. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen hier wieder und dann berichte ich darüber. Ja, ich mache einen Test. Und ich mache jetzt noch hier ein bisschen Instagram. Oh ja, das ist gut. Aber soll ich währenddessen die Aufnahme schon stoppen oder willst du jetzt noch Instagram machen? Das wird live jetzt hier gemacht. Oh Gott, noch eins. Wollen wir live gehen? Nee, das kommt nicht. Nee, dann müssen wir ja noch länger labern, glaube ich, oder? Nee. Nun gut, Mieke, dann würde ich sagen, machen wir tatsächlich Schluss. Wenn du, oh Gott, jetzt macht die auch noch Stories. Du machst Schluss mit mir jetzt, oder was? Nee, mit dir nicht, nur mit dem Podcast. Ach so, gut, also, okay. Also mit dem Podcast für diese Woche. Gut, auch okay. Nicht für ewig, wir kommen wieder, voraussichtlich in zwei Wochen sagen? Zwei Wochen. Müssen wir das wirklich in 2 Wochen machen? Machen dann wir. Machen wir in 2 Wochen. Ja. Was ist denn dann? Dann haben wir Mitte Mai. Steht da irgendwas Krasses an? Ja. Ab jetzt hängen nämlich die Poster hier. Ab jetzt hängen die Poster an. Ja, Mann. Am 28.05. ist nämlich Kauderwelsch. Oh, da wäre ja eigentlich, könnte man ja für nächste Woche vielleicht mal gucken, ob man Björn irgendwie rankriegt für die Comedy-Spezialfolge, die wir machen. Oh, lass das mal unbedingt machen. Das wäre ja eigentlich perfekt. Das machen wir. Ja. Wir schreiben dem gleich sofort. Ja, ich schreibe ihm. Super. Die Stand-Up-Folge, die wäre nämlich tatsächlich interessant. Alter, ja. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Ja, am 28.05. noch mal kurz, das ging gerade ein bisschen unter, ist der Kauderwelsch, ein kleiner Poetry Slam im Ick-Punkt um 20 Uhr. Karten gibt's am Vorverkauf. Überall, wo es Karten gibt. Abendkasse, dann wahrscheinlich auch vielleicht noch ein paar. Genau, 19.30 Uhr, yep. Das wird alles ganz toll. Genau. Moderieren tut das Björn Katzur. Der macht ganz viel Poetry Slam und auch Stand-Up-Comedy in Kiel. Der ist eigentlich echt gut für die Folge. Ja, ich frag den mal. Ich will ihn kennenlernen. Ja, der ist lustig. Sehr gut. Gut, dann halten wir das so fest. Mhm. Nagelt uns aber nicht drauf fest. Doch, wir nageln uns darauf jetzt fest. Oh Gott, ja, okay, dann machen wir das anscheinend. Auf jeden Fall. Okay. Gut, dann zählen wir jetzt einmal nochmal von 10 runter. Ach, von 10 jetzt runter? Mhm. Okay, und auf die gedachte 0 hören wir auf. Okay. 10. 9. Ich dachte, wir zählen leise runter. Ach so. Wie dumm ist das eigentlich? Jetzt mit Stille? 10 Sekunden Stille? Wirklich? Was ist denn das für ein... Ah, okay, tschüss, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Prost, ey. Es ist Freitagabend.